Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt eine Sternenklasse, die ist sowas von in der Mehrheit, also mehr geht's gar nicht mehr. Praktisch alle Sterne, also fast alle, bis auf eine ganz geringe Anzahl, entstehen nicht alleine, sondern in der Familie. Nämlich als Doppelsterne oder als Mehrfachsysteme. Deswegen ist der Titel heute, was sind Doppelsterne? Wobei ich sagen muss, der Titel ist eigentlich schon fast doof. Weil eigentlich müsste man fragen, was passiert zwischen Doppelsternen? Denn was ein Doppelstern ist, ist ja völlig klar, weil ein Doppelstern, naja, was ist ein Doppelstern? Das sind zwei Sterne. Ja, ist klar. Doppelstern besteht aus zwei Sternen. Das heißt, es ist kein Einzelstern. Wieso also soll man danach fragen? Nun, Doppelsterne sind etwas ganz außerordentlich Besonderes. Doppelsterne sind nämlich ein Labor. Für einen Astrophysiker sind sie ein Labor. Warum? Weil sich da zwischen zwei großen Massen physikalische Gesetze praktisch im Labor, nämlich in diesem Doppelsternsystem, isoliert vom Rest untersuchen lassen. Wie sieht ein Doppelsternsystem aus? Nun, das lässt sich natürlich kaum richtig so beobachten. Wenn man das am Himmel sieht, dann braucht man schon ein unglaublich gutes Teleskop, um zwei Sterne wirklich gut voneinander zu trennen, vor allen Dingen, wenn es sich um ein enges Doppelsternsystem handelt. Deswegen habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, wie ein Zeichner sich das vorstellt, wie ein Doppelstern aussieht. Also, schauen Sie sich das mal an. So also könnte man sich vorstellen, dass zwei Sonnen, wie die unsere, sich in einem engen Doppelsternsystem umkreisen. Und dann ist natürlich auch klar, dass sich in einem solchen System die beiden Körper unglaublich stark gegenseitig beeinflussen. Denken Sie doch nur mal dran, wie die Erde und der Mond sich beeinflussen. Die beiden sind ja Planeten, die sind also längst nicht so schwer wie Sterne, aber der Mond zieht an der Erde und die Erde zieht am Mond. Und so ist das natürlich bei Sternen genauso, nur ist es noch viel schlimmer, weil die Dinger sind ja viel, viel schwerer. Zum Beispiel die Sonne hat 300.000 Erdmassen. Also kann man sich vorstellen, wenn zwei von solchen Brummern sehr eng umeinander kreisen, dann tut sich einiges. Insofern wäre die Frage wirklich, was passiert zwischen zwei Sternen in einem Doppelsternsystem oder sogar in einem Mehrfachsystem? Also das Ganze ist eine sehr menschliche Frage, weil es geht um Beziehungen. Ja? Was machen diese beiden Partner zum Beispiel in einer Zweierbeziehung miteinander? Bleiben die so, wie sie sind oder verändern sie sich? Das kennt man ja aus dem menschlichen Bereich nur zu gut. Es gibt natürlich daneben auch noch Mehrfachsysteme. Mehrfachsysteme heißt, dass es nicht zwei sind, sondern dadurch entstehen drei, vier oder fünf. Warum ist denn das überhaupt so? Könnte man zunächst einmal fragen. Warum ist das so häufig? Nun ja, es ist ganz einfach. Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Nehmen wir mal eine Gaswolke. Gaswolke, die so einen ganz leichten Drehimpuls hat. Das heißt, die dreht sich so ein bisschen. Wenn die jetzt schrumpft, weil sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht, dann wird sie diesen Drehimpuls, diese Drehenergie ja nicht los. Das kennen Sie alle von dieser berühmten Eiskunstläuferin. Ja, wenn ihr sobald die Arme anzieht, wird die schneller. Wenn die Wolke also schrumpft und schneller sich dreht, dann hat sie ein Problem. Sie kann nämlich nicht mehr so einfach unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen, weil die Zentripedalbeschleunigung, also die Zentrifugalkraft, alles nach außen reißt. Jetzt hat sie zwei Lösungsmöglichkeiten. Die eine Lösungsmöglichkeit ist, es bildet sich ein Brocken, ein großer, und um diesen Brocken herum in einer Scheibe bilden sich viele kleine Bröckchen. So hat die Sonne das gemacht. Allerdings, wie die Sonne das macht, das scheint also bei Weitem, also die allerkleinste Anzahl von Sternen löst das so. 80-90% möglicherweise aller sonnenähnlichen Sterne entstehen als Doppelstern oder Mehrfachsystem, weil nämlich diese kollabierende Gaswolke noch eine andere, viel einfachere Lösung für ihr Drehimpulsproblem finden kann, dass sich nämlich zwei Brocken bilden und die drehen sich umeinander. Ende. Das ist die Ideallösung, deswegen gibt es so viele davon. Naja, aber was ist jetzt mit den einzelnen Doppelsternen im Einzelnen so möglich? Was für Möglichkeiten haben Sterne, wenn sie ganz gemeinsam beginnen? Das hat nämlich eine ganz wichtige Konsequenz zur Folge. Die Konsequenz, dass die beiden Sterne gleich alt sind. Das dürfen Sie jetzt nicht vergessen. Das spielt nämlich nachher noch eine Rolle. Die beiden Sterne werden praktisch am gleichen Tag geboren. Jetzt mal im übertragenen Sinne gesprochen. Also die beiden Sterne sind gleich alt. Schön. Soweit, so gut. Jetzt sollten Sie noch in Erinnerung behalten, dass Sterne ja Kernfusionsreaktoren sind. Das heißt, in ihrem Innern wird Wasserstoff zu Helium verbrannt und wenn das verbrannt ist, dann wird Helium zu Kohlenstoff verbrannt und so weiter. Das heißt, die Fusionsrate, mit der im Innern Energie produziert wird, hängt davon ab, wie schwer er ist. Ist der Stern sehr schwer, drückt die Schwerkraft also auf diesen Kernfusionsreaktor unglaublich stark. Die Fusionsraten werden größer, der Stern wird leuchtkräftiger, aber er lebt auch nicht so lange. Also wenn man so zwei Sterne in einem Doppelsternsystem betrachtet, dann weiß man also A, die sind gleich alt und B, wenn sie unterschiedliche Massen haben, dann sollten sie sich auch unterschiedlich verhalten. Das ist also nicht ganz so wie im normalen Leben, wo ja doch in der Regel, sagen wir mal, Partner beteiligt sind, die nicht allzu unterschiedlichen Alters sind, obwohl sich das heute ja auch inzwischen nicht mehr so. Okay, zurück zu den Sternen. Ich will Sie eigentlich in dieser Sendung mit einer merkwürdigen Beobachtung bekannt machen, mit dem sogenannten Algol-Paradoxon. Algol, das ist ein Stern, der ist schon seit, gut 400 Jahren bekannt als variabler Stern. Das heißt, schon viel früher, denn in der Antike hat man für Algol bereits einen Namen gefunden am Himmel, der ist nämlich, steht im Sternbild des Perseus. Perseus war ja der, der die Medusa gekillt hat. Medusa war ja dieses eine Monster, wenn die einen angeguckt hat, dann verwandelte sich alles in Stein. Und in diesem Sternbild gibt es einen Stern, den die Araber nachher Ras al-Ghul nannten, nämlich Kopf des Dämons. Also, Medusa war ja also ein Monster mit Schlangenhaar und also äußerst unangenehme Geschichte. Und dieser Stern ist offensichtlich schon seit langer, langer Zeit als variabler Stern bekannt. Das heißt, er ist mit bloßem Auge, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die haben den mit bloßem Auge als variablen Stern erkannt. Nicht mit dem Teleskop, sondern mit bloßem Auge. So, wir haben jetzt hier also mit einem Stern zu tun, dessen Leuchtkraft sich verändert. Nun, seitdem wir Teleskope haben und die richtig beobachten können, solche Dinge, solche Sterne, nämlich solche, in dem Fall ein Doppelsternsystem, ein sogenannter Bedeckungsveränderlicher, seitdem wissen wir, was sich in diesem System abspielt und das ist äußerst merkwürdig. Was tut sich? Algol ist ein System, das man praktisch von der Seite aus sieht. Das heißt, da hat man zwei Sterne, die umeinander sich drehen und alle 10 Stunden bedeckt der eine den anderen. Nun sind die Bedeckungen ganz unterschiedlich. Die eine Bedeckung ist so drastisch, dass man sie am Himmel sehen kann mit bloßem Auge. Inzwischen natürlich mit Teleskopen noch viel genauer, die Lichtkurve genau ausmessen kann, wie die Leuchtkraft in die Knie geht und dann wieder ansteigt. Danach gibt es noch eine Bedeckung. Die ist allerdings so winzig, dass man sie mit bloßem Auge schon gar nicht sieht und mit dem Teleskop muss man schon genau hingucken. Was tut sich da? Nun, das sind zwei Sterne. Es gibt einen leuchtschwachen Stern und es gibt einen leuchtkräftigen Stern. Der leuchtschwache Stern, der verdunkelt manchmal seinen leuchtkräftigeren Stern, nämlich alle 10 Stunden einmal, und dabei geht die Leuchtkraft in den Keller. Das andere Mal merkt man überhaupt nichts davon, wenn nämlich der leuchtkräftigere Stern den leuchtschwachen Stern bedeckt, dann ändert sich praktisch an der Leuchtkraft dieses Systems überhaupt nichts. Das Merkwürdige ist nun Folgendes. Der leuchtschwächere Stern und eigentlich masseärmere Stern ist in einem viel größeren und viel weiteren Entwicklungszustand als derjenige, der offensichtlich massereicher ist. Na, nochmal, es sind zwei Stück. Der eine Stern, der masseärmer ist, der jetzt masseärmer ist und trotzdem viel leuchtkräftiger ist, der hat sich anders entwickelt als sein Kollege, der ihn umkreist. Was passiert da? Wenn ein masseärmerer Stern oder ein massearmer Stern normalerweise seinen Wasserstoff verbrennt, so wie die Sonne zum Beispiel, dann passiert da nichts, der wird in aller Ruhe sich entwickeln. Ein massereicherer Stern hat eine sehr kurze Lebensdauer und wird irgendwann zu einem Riesen werden. Warum? Warum wird er zu einem Riesen? Weil in seinem Innern für kurze Zeit die zentrale Maschine, nämlich das Wasserstoffbrennen, ja aufgehört hat. Alles Wasserstoff ist zu Helium verbrannt. Damit das Helium weiter fusionieren kann, muss der Kern im Innern sich zusammenziehen. Es wird sehr heiß. Aber in den umgebenden Schalen dieses Kerns wird Wasserstoff verbrannt und dadurch dehnt sich der Stern aus. Was also im Algol-System passiert ist, damit man verstehen kann, warum der eine viel leuchtschwachere Stern so viel größer ist als der andere viel leuchtschwächere Stern und damit auch eben eine andere Entwicklungsstufe hat, dafür muss man ein Phänomen nehmen, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Das Phänomen heißt Massentransfer. Dadurch, dass der eine Stern unglaublich anwächst, wird seine Atmosphäre immer weniger und weniger von diesem Stern gehalten. Ja, dadurch, dass er anwächst, wird der Abstand zum Zentrum größer und dadurch wird die Schwerkraft geringer. Der andere bleibt aber da und zieht diesem einen Stern sozusagen systematisch Gas ab. Auf diese Art und Weise kommt es zu einem kontinuierlichen Gasstrom von einem Stern zum anderen. Und das System verändert seinen Charakter. Die beiden Sterne fangen an, sich zu verändern. Der eine mit seinem Heliumkern ist da also unheimlich am Kochen und am Kochen, und der andere wird immer schwerer. Dadurch, dass sich die Massen verändern, verlagern sich die Bahnen des Systems. Das wird nämlich enger. So, jetzt sehen Sie schon, wenn das enger wird, hat der eine, der die ganze Zeit schon ein Problem hatte, weil er viel zu wenig Platz hatte, weil er ja seine Atmosphäre schon auf den anderen kam, der hat noch viel größeres Problem. Das Gas fließt noch mehr auf den anderen Stern drauf. Auf diese Art und Weise wächst der eine auf Kosten des anderen. Naja, das hatten wir ja schon mal, ne? Ist ja in jeder Partnerschaft oft mal so eine Krise, wo der eine auf Kosten des anderen wächst, ne? Aber zurück zum Stern. Also, es fließt also Materie von einem auf den anderen Stern. Auf diese Weise kann es also passieren, dass ein ehemalig massereicherer Stern, der sich viel schneller entwickelt hat als sein Kollege, auf einmal in einem Doppelsternsystem so aussieht, als wäre er eigentlich nur ein mickriger Stern, weil der hat seine gesamte Hülle verloren. Dieser Vorgang des Massetransfers von einem zum anderen, der dauert so lange, bis derjenige, der Gebende, ungefähr die Hälfte seiner Hüllenmasse an den Nehmenden abgegeben hat. Also Sie sehen schon, da herrschen Zustände in einem Doppelsternsystem und gerade in diesem Algol-Paradoxon, wo man wirklich nicht verstehen kann, wieso der eine, der sich eigentlich hätte viel schneller entwickeln müssen, jetzt auf einmal so aussieht, als wenn er der mickrigere Stern wäre. Das sind ja Vorgänge, das kann man sich ja kaum wirklich klar machen. Aber man kann sie beobachten. Und gerade dieser Massentransfer, nämlich der Transfer von Gas von einem Stern auf den anderen, kann man beobachten. Und zwar nicht mit Hilfe von optischen Teleskopen, wo man ja praktisch nur das sichtbare Licht und die Spektren sieht, sondern mit Hilfe von Radioteleskopen. Radioteleskope können nämlich Gasdichten direkt messen. Und mit Hilfe von Radioteleskopen ist es gelungen, die Dynamik des Algol-Systems genau darzustellen. Das heißt, das Algol-System ist noch nicht in dem Zustand, dass die beiden sich wieder entspannt haben. Der eine hat so viel abgegeben, der kann sowieso nicht mehr weitermachen. Der andere hat so viel aufgenommen, der kommt auch nicht mehr weiter. Sondern noch ist bei Algol ist ein Massentransfer von dem einen auf den anderen Stern sichtbar. Da herrscht also noch eine gewisse Beziehung zwischen den beiden. Ja? Das ist eine Klasse, diese Algol, davon gibt es glaube ich 4000 oder sowas, bedeckungsveränderliche. Das ist eine Klasse von Doppelsternen, die heutzutage für die moderne Astrophysik deswegen so eine große Rolle spielen, weil wenn die beiden Massen sich umrunden und umeinander sich drehen, man damit ein perfektes Labor hat, um zum Beispiel ganz einfache Gesetzmäßigkeiten der Mechanik zu überprüfen. Man kann auf diese Art und Weise, wenn man ihre Bahnparameter kennt, nämlich wie schnell sie sich umeinander drehen, wie viel Masse von einem auf den anderen gegeben wird, kann man die Keplerschen Gesetze überprüfen. Man kann sogar, das muss ich Ihnen ein andermal erzählen, die allgemeine Relativitätstheorie überprüfen. Aber man muss natürlich auch eines sagen. Wenn man sieht, was sich so zwischen zwei Sternen abspielt, das erinnert schon sehr an Kurt Tucholsky, nicht? Der hat ja mal gesagt, also in der Regel, also wenn zwei heiraten, ist in der Regel einer der Dumme. Nur wenn zwei Dumme heiraten, dann kann das mitunter gut gehen.